In deiner Gegenwart ist vollkommene Freude, zu deiner Rechten ewiges Glück. Meine Freude hängt nicht mehr von der Welt ab, sondern von deiner Liebe, die in mir lebt. Ich bin glücklich, wirklich glücklich. Meine Freude kommt von dir, Herr Jesus. Ich bin glücklich, wirklich glücklich. Mein Leben ist verborgen in Gott. Wenn die Nacht kommt, mich zu bedecken, deine Freude lehrt mich wieder zu lächeln.